Wie schön war aus der Fern und Nähe, wie schön war die Stadt Ninive. Sie hatte Mauern stark und dick, die Wächter machten Blasmusik. Die Häuser waren schön und bunt, die Türme spitz, die Türen rund. Man konnte dort 3 Tage wandern, von einem schönen Platz zum anderen. Da blühten Bäume auf den Straßen, auf denen bunte Vögel saßen. Die Kinder rannten um die Ecken und spielten Haschen und Verstecken. Dem König selbst gefiel es dort, er wohnte darum auch am Ort. Und Gott sah aus von seiner Höhe und sah auf die Stadt Ninive. Und Gott sah aus von seiner Höhe und sah auf die Stadt Ninive. Und Gott sah aus von seiner Höhe und sah auf die Stadt Ninive. Und Gott sah aus von seiner Höhe und sah auf die Stadt Ninive. Stadt, sie macht ihm Sorgen, die Bosheit blieb ihm nicht verborgen. Da tranken sie, da aßen sie, die Hungernden vergaßen sie. Der König schickte die Soldaten, die plünderten in fremden Staaten. Und ihre schönen bunten Kleider, die nähten eingefangene Schneider. Gott sprach, nachdem er das gesehen, nein, so kann es nicht weitergehen. Und sprach, wenn sie sich nicht bekehrt, wird bald die schöne Stadt zerstört. Und Gott sah aus von seiner Höhe und sah auf die Stadt Ninive. Und Gott sah aus von seiner Höhe und sah auf die Stadt Ninive. Und Gott sah aus von seiner Höhe und sah auf die Stadt Ninive. Und Gott sah aus von seiner Höhe und sah auf die Stadt Ninive. Wandern, langsam von einem Land zum anderen, sah Wald, sah Meer, sah das, sah dies, sah einen Mann, der Jona hieß. Los, Jona, sprach der Herr, nun geh auf schnellstem Weg nach Ninive. Sag ihm ein Wort, sei mein Prophet, weil es dort leider übel steht. Da hilft nur eine Kraft gepredigt, sonst ist die schöne Stadt erledigt. Doch Jona wurde blass vor Schreck und sagte zu sich nichts als weg. Den Blick nach Westen wandte er. Erst lief er nur, dann rannte er. Der Staub flog hoch, er keuchte sehr, als liefe einer hinter ihm her. Gott aber, der den Weg schon kannte, sah lächelnd zu, wie Jona rannte. Und Gott sah aus von seiner Höhe und sah auf die Stadt Ninive. Und Gott sah aus von seiner Höhe und sah auf die Stadt Ninive. Und Gott sah aus von seiner Höhe und sah auf die Stadt Ninive. Ende kam der müde Mann am weiten blauen Meere an. Er sagte zu dem Kapitän: Wohin soll denn die Reise gehen? Nach Tarsis geht es, sagte der. Weit weg von hier, weit übers Meer. Je weiter, rief er, desto besser. Hört zu, ich bin kein starker Esser. Ich nehme wenig Platz euch weg und zahle gut, lasst mich an Deck. So zahlte er und ging an Bord. Und bald darauf, da fuhren sie fort. Ahoi, rief Jona, klar bei See. Ich gehe nicht nach